Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee, besuchte das Baumaterialienkombinat Cholima. Dabei wurde er begleitet von den leitenden Mitarbeitern der Partei und Armee. Kim Jong-un bemerkte, man habe sich in der vergangenen Zeit im Werk große Mühe gegeben, um Baustoffe von guter Qualität zu produzieren und diese an die Bauplätze für wichtige Objekte zu liefern. Die aufopferungsvolle Bemühung der Funktionäre und Belegschaft des Werkes, die die Kampfaufgaben von der Partei genau und unbedingt durchgesetzt haben, würden mit den zahlreichen monumentalen Bauwerken im Land langjährig überliefert. Kim Jong-un blickte das Panorama des Werkes auf dem weiten Grundstück und sagte, er sei hierher gekommen, um dieses Werk in eine führende komplexe Baustoffproduktionsbasis, wo die Selbstständigkeit und Modernisierung besser realisiert worden seien, zu verwandeln. Dann besichtigte er das Traditionskabinett. Er hob hervor, dass die Funktionäre und Belegschaft des Werkes mit dem großen Stolz leben und kämpfen solle, in der modernen Baumaterialienproduktionsbasis zu arbeiten. Dieses sei dank dem weitreichenden Plan des Feldherrn Kim Jong-il errichtet worden, der sich große Mühe gegeben habe, dem koreanischen Volk das weltbeste zivilisierte und glückliche Leben zu schenken und die Heimat in das beste schöne Paradies zu verwandeln. Kim Jong-un besuchte verschiedene Orte im Werk, darunter die Abteilungen für Blechdachmaterialien, leichte Stahlkonstruktion, Plastbaumaterialien und Warenausstellung, indem er sich konkret mit der Qualität der Waren vertraut machte. In dem Werk stellte man Plastfenster, Aluminiumfenster, Blechdachmaterialien, komplexe Wärmeschutzplatte und Plaströhre von verschiedenen Formen, Normen und Farben sowie Eisenzaun, Eisennetzzaun für verschiedene Zwecke und Blöcke verschiedener Sorten her, sodass die Waren des Werkes vielfältig seien. Die Baumaterialien seien in der Hinsicht sowohl auf technische Kennziffern als auch auf den ästhetischen Wert einwandfrei. Durch Nutzung einheimischer qualitätsgerechten Baustoffe könne man die Bauwerke plastisch und künstlerisch besser gestalten. So äußerte Kim Jong-un seine Zufriedenheit und fuhr fort, alle Produktionsprozesse seien automatisiert und mit Fließstraßen versehen, was ihm gefalle. Die moderne Gestaltung der Produktionsprozesse ermögliche es, die Arbeitskräfte, Rohstoffe und Materialien maximal zu sparen und die hohe Produktivität und die gute Qualität der Baumaterialien genügend zu sichern. Die Produktionsgebäude seien mit eigenen Baumaterialien des Kombinats gebaut, was gut aussehe. Im Gelände des Werkes würden verschiedene Bäume wie Kakibaum und Gräser sorgfältig gepflegt, dank dem ein schöner Garten entstanden sei. Das Baumaterialienkombinat Cholima habe eine wichtige Aufgabe. Nach diesen Worten gab er dem Werk verschiedene Aufgaben dazu, die Produktionsmenge und Qualität der Baustoffe im höheren Niveau zu sichern, jener Arbeit für Bau der Produktionsprozesse für Metallbaumaterialien und leichte Möbel und Baustoffe großes Augenmerk zu schenken, durch enge Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und Produktion die Baustoffe weiterhin vielfältiger und bunter zu machen. Beim Anblick des Baumaterialienkombinats Cholima, das auf einem guten Grundstück gebaut sei und große Produktionskapazität und materialtechnische Basis habe, könne er sich fest davon überzeugen, dass das Kombinat in dem Fall der Ergänzung mit weiteren modernen Baustoffproduktionsprozessen zu einer Jugendfabrik, die der Forderung des neuen Jahrhunderts entspreche, werden könne. Man solle diesen Ort in eine große, komplexe Baustoffproduktionsbasis, die voll eigenständig und modern gestaltet sei, verwandeln. Die Absicht der Partei besteht darin, das Baumaterialienkombinat Cholima in Schatzfabrik zu verwandeln. Sie sollte zahlreiche Baustoffe in großer Menge herstellen, die dazu beitragen, das Volksleben zu verbessern, die Staatsmacht zu verstärken, die Landschaft der Heimat zu verschönern und die plastische und künstlerische Gestaltung der Architektur zu verwirklichen. Er werde direkt alle Probleme, die noch bestehen, lösen. Man solle das Kombinat zu einer Fabrik gestalten, in der der Parteikurs mit eigenen Ressourcen, Rohstoffen und eigener Technik die Baumaterialien einheimisch zu erzeugen verkörpert sei und zu einer Fabrik, die eigenständig wirke und wirklichen Gewinn bringe. Man solle seinen nützlichen Betrieb errichten und ihn der Welt stolz vorstellen. Dies sei der Weg dazu, aus dem Samen, den der Feldherr Kim Jong-il gesät habe, eine schöne Blume sorgfältig zu pflegen. Die Funktionäre und Belegschaft des Kombinates sollen den großen Plan und das Vorhaben der Partei tief bewahren und wie die Fahnenträger des Cholima-Zeitalters leben und kämpfen und damit aktiv zum Aufbau des reichen und starken Vaterlandes beitragen. So gab Kim Jong-un seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren.